im WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, kleine Verspätung. Wir bitten das zu entschuldigen. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht heute. Ihr könnt anrufen, wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. Egal über was. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Jascha. Ich gehe mal davon aus, dass es eine Frau ist. 21. Hallo, Julian. Ist eine Frau. Sehr schön. Ja, ich bin eine Frau. 21, stimmt's? Ja. Sehr gut. Schön, dich mal zu hören. Ich freue mich, dass du da bist, Jascha. Dankeschön. Was ist dein Thema? Ich wollte dir heute einfach mal ein bisschen was erzählen über die Beziehung, die ich führe seit 2 Jahren. Ach, guck mal, das finde ich immer super. Ne, ist doch mal ein guter Anfang. Das ist ein guter Anfang. Seit 2 Jahren führst du diese Beziehung. Ja. Ja. Genau, also wir haben uns übers Internet kennengelernt und das war eigentlich so eine reine Sexbeziehung. Ach so, ne? Fing's an. Wir haben uns halt kennengelernt, zusammen ein Spiel gespielt und dann, ja, fing's halt an, dass man redet, ja, das ist doof, das ist doof, und was magst du so? Und so fing es halt an. So fing es an. Dann habe ich halt so von meinen Wünschen erzählt, was ich mir mal so vorstellen würde. Und zum Beispiel mein größter Wunsch war zu der Zeit, mich einfach mal im Dunkeln zu treffen und Sex zu haben. Ach. Das war für mich die Vorstellung schlechthin. Ja. Und ja, was sagte er dazu? Ja, warum nicht? Aber als du diese, ja, als du dieses, als du dieses gesagt hast, hattet ihr euch noch nicht gesehen? Nee. Das habt ihr. Ne, man kannte sich halt von Foto. Habt ihr telefoniert oder gechattet? Telefoniert auch. Okay, gut. Jetzt hast du diesen Wunsch geäußert, und wie hat er darauf reagiert? Ja, also wir hatten ja schon länger miteinander zu tun. Aber positiv. Positiv. Also wir hatten da vorher schon ein bisschen was am Laufen, sage ich mal, so spielerisch mit, und haben uns da halt eine Vertrauensbasis aufgebaut. Okay, aber ich habe diesen Wunsch geäußert. Mhm. Und dann haben wir uns halt getroffen. Aber nicht im Dunkeln. Doch. Doch, das war das. Das Treffen war im Dunkeln. Das war das erste Treffen. Genau, ich bin dann zu ihm gefahren. Und das war dann recht lustig, weil er musste halt alles so vorbereiten. Er konnte mich nicht vom Bahnhof abholen und nichts. Weil sonst hätte ich ihn ja gesehen. Natürlich. Und ich wusste dann, wo er wohnt. Ja. Und bin dann da hingegangen und es war halt alles wie abgesprochen. Na, wie war denn das? Du hast geklingelt und dann? Nee, die Tür war offen, die Fenster waren abgedunkelt, aber das Licht war an. Also ich bin dann rein in die Wohnung. Das Licht war an. Ja, und wo war er? Und da stand. Der war in der Zeit draußen, hat halt gewartet, dass ich drin bin. Okay. Und die Fenster waren halt auch gedunkelt und es stand ein Stuhl im Raum bereit. Und dann hatte ich halt so Anweisungen, dass er nackt, hatte ein schönes Kleid an. Und dann habe ich mich halt da hingesetzt, alles vorbereitet, Licht ausgemacht. Ja. Und dann kam er irgendwann rein. Das war der aufregendste Moment meines Lebens. Okay. Aber also, war es denn wirklich stockfinster, dass man nichts sehen konnte? Es war stockduster. Ich habe nichts gesehen. Ich saß auch mit dem Gesicht, also nicht zur Wand, aber in den Raum, dass, als die Tür aufging, ich da auch nichts gesehen habe. Du hattest so hatte ich es vorhin verstanden, die Fotos hattet ihr ausgetauscht, ne? Genau, also ich wusste schon, wer aussieht, aber so vorher war kein Treffen. So, und dann? Ja, das war dann richtig spannend. Ich saß dann da und dann ging die Tür auf und dann kriegt man erstmal Herzklopfen. Da war das Herz auf einmal im großen See. So, dann kam es wahrscheinlich zu ekstatischem Sex, gehe ich mal von aus. Ja, also es fing dann an mit Hallo, wie war die Fahrt und erstmal ganz normal geredet. Ne? Das hat mir dann wieder so ein bisschen die Panik genommen. Und ja, dann ging es halt los. Ne? Dann ins Bett gezerrt. Da muss er dich ja durch den dunklen Raum irgendwie in das Bett geführt haben. Genau. Also das war wirklich den ersten Sex mit dem Typ in dieser Konstellation, im Stockfinstern. Ja. Wie lange warst du bei ihm in dieser Nacht? Die ganze Nacht. Ich war dann auch übers Wochenende dort. Ach so, dann hat man sich morgens dann in die Augen geschaut, als du wach geworden bist. Also zuerst hatten wir überlegt, das Licht gar nicht anzumachen, einfach zu gehen und nie wieder darüber zu reden. Aber dann haben wir das Licht angemacht danach und angeguckt, gelacht, gesagt, okay. Ach so, ihr habt direkt nach dem Sex das Licht schon angemacht? Ja. Nicht erst am nächsten Morgen geguckt, wie sieht... Nee, das war dann danach. Wie war denn das, als du dann ihn gesehen hast im Licht? Wirklich, also auch währenddessen, es war einfach, man kennt die Person nicht und hat Sex. Das ist unbeschreiblich. Naja, die Frage war jetzt, wie du ihn, als du das Licht angemacht hast, als du ihn gesehen hast. Da kennt man dann diesen Menschen. Ach, okay. Also du warst nicht enttäuscht? Nee, gar nicht, überhaupt nicht. Gut, so, jetzt bist du 2 Jahre mit diesem Mann irgendwie in Verbindung. Genau, was ist das denn heute für eine Beziehung? Genau, also eigentlich wollten wir uns bei diesem Wochenende belassen und haben uns dann gedacht, ach, treffen wir uns halt nochmal, es hat ja Spaß gemacht. Dann haben wir Silvester 2014 zusammen gefeiert und dann immer, wenn es möglich war, mal getroffen. Und dann sind wir sogar in Urlaub gefahren, 2015 im Sommer. Und das wurde dann immer inniger und immer eine festere Bindung. Und was ist es heute für eine Bindung? Er war Weihnachten mit meinen Eltern. Er war was? Er war Weihnachten? Er Weihnachten mit meinen Eltern. Okay, das heißt im Klartext, ihr seid jetzt richtig ein Paar. Es ist keine Beziehung. Also wir sind kein Paar. Aha. Wir lieben uns auch nicht. Mhm. Also was seid ihr dann? Einfach eine innige Bindung. Okay, eine innige Bindung mit viel Sex. Genau. Und nicht verliebt? Nee. Ist wirklich das Komische daran. Wenn er weg ist, dann vermisse ich ihn nicht. Aber es ist schön, wenn er da ist. Könntest du dich dann in einen anderen Mann verlieben? Genau. Und das ist eben jetzt der Fall gewesen, dass ich mich in einen Klassenkameraden verguckt habe. Mhm. Und, was ist daraus geworden? Ja, da ist im Moment halt so hin und her. Könntest du dich ja näher auf den einlassen? Nee, weil ich Angst habe, dass mir das zu nah ist. Hm. Okay. Und das ist jetzt im Moment einfach mein Problem, weil ich denke, okay, ich habe diese, ich nenne es mal Beziehung, ohne Liebe, wie lang geht es noch weiter? Mhm. Also ich finde es schön jetzt, so wie es ist, aber wie lang will man das führen? Mhm. Wann kommt vielleicht wirklich mal jemand, der einen wirklich liebt? Ja. Verpasse ich den Moment dann? Oder? Na, vor allen Dingen solltest du diesen Moment, wo eine Liebe auf dich zukommt, nicht blockieren durch diese relativ unverbindliche Beziehung. Genau, und das ist es. Ich habe seit 2 Jahren, bin ich wie in so einem sicheren, ne? Und sage, ach, das ist schön, wie gefällt mir. Aber wenn vielleicht wirklich jemand kommt, der sagt, hey, ich liebe dich. Ich vermute mal, Jascha, ich hoffe, dass du das dann so spürst und dass du dich dann schon für die Liebe und für das Verliebtsein entscheidest. Ja, aber ich bin ja doch recht jung und jetzt so in dem Alter, wo man sagt, vielleicht möchte man halt mal einen Partner, mit dem man zusammenzieht, vielleicht auch mal irgendwann was plant. Ja. Ja, ich sag ja. Was jetzt so der Weg ist, den man da einfach einschlagen möchte, ne? Naja, was heißt der Weg, den du einschlagen möchtest? Ja, es geht ja gut. Nee, es geht ja darum, dass du dich einfach offen lässt für eine Liebesbeziehung, wenn sie denn kommt. Wenn sie kommt. Sie wird schon kommen. Aber bin ich dann auch so bereit und sag, ja, das ist es mir jetzt wert? Ja, ich glaube schon. Da würde ich mir jetzt nicht so Sorgen machen. Wenn es richtig knallt, wirst du schon zusagen. Das glaube ich schon. Liebe Jascha, danke, dass du so ein bisschen von deiner etwas ungewöhnlichen Beziehung erzählt hast. Ich danke dir, Daniel. Genieß es, wenn es so gut läuft. Und aber wie gesagt, verschließe ja, dich nicht. Ja, ich finde es sehr schön, so wie es ist. Aber wenn jemand kommt, verpasst es oder nett oder. Nein. Es wird noch viel schöner, wenn du richtig verknallt bist. Liebe Jascha, alles Gute wünsche ich dir. Lieber Domian. Alles Gute. Alles Gute. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50, so erreicht ihr uns kostenfrei. Und es geht weiter mit Christian. Christian ist 57. Guten Morgen, Christian. Ich grüße ebenfalls. Hallo, Christian. Und ich finde es klasse, dass du Interesse an dem Thema hast. Ich weiß noch gar nicht, was du mir sagen wirst. Na, es geht um Muhammad Ali. Ja. Da war ja heute die Trauerfeier, die große, gewaltige, pompöse. Ja, ich habe es ein bisschen im Fernsehen gesehen. Also das war wirklich sehenswert. Mit viel Prominenz? Mit sehr viel Prominenz. Und die Laudati waren absolut irre. Also das hat sich über Stunden entwickelt, also das war fast schon wie eine Oscar-Preisverleihung im Posthum sozusagen. Und das war ganz fantastisch, wie dieser Mann zu Recht als Weltbürger geehrt wurde. Ne? Du bist ja eine Generation, die sich noch so ein bisschen an ihn erinnern kann. Oh ja, ich habe als kleiner Knabe diese Kämpfe nachts auch verfolgen dürfen. Da hieß er noch Cassius Clay, ne? Ja, ich durfte aufstehen und ich durfte gucken und ich fand das ganz spannend. Und später habe ich den Mann natürlich auch verfolgt und das war, also das ist nicht nur wegen seiner sportlichen Leistung, ne, sondern wegen seiner gesamten Attitüde und seiner gesamten Präsentation ist der ein Weltbürger par excellence. Ich bin kein großer Box-Fan und habe dessen Leben, also das Leben von diesem Mann, auch nur so verfolgt, wie man das so in den Medien macht. Und war damals auch noch ein kleiner Junge. Weißt du eigentlich, warum er zum Islam konvertiert ist? Ich glaube, das war so ein kleiner Frust, weil er aus einer Region kam, wo ihn einflussreiche Menschen dahin geführt haben. War er denn Christ vorher gewesen? Da muss ich ehrlich gesagt, die Frage habe ich mir vorhin auch gestellt. Da muss ich jetzt echt passen. Weil es gibt ja in den USA, in der Region, gerade im Süden von Amerika, also Nordamerika, gibt es ja auch so einige andere Möglichkeiten. Aber ich finde, dass er das, das war sein Weg und das hat er gut gemacht. Und vor allen Dingen, er hat sich ja jetzt nicht nur zum Islam bekannt, sondern er sagt ja, alle Religionen haben einen Botschafter und das kann nur ein Gott sein. Und das ist das Starke. Hören natürlich die Extremen im Islam oder im Christentum oder wo auch immer nicht gerne. Ja, und deswegen freue ich mich, das ist eine Klatsche an die IS, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist ja heute beleidigt der türkische Präsident wieder abgereist, Herr Erdogan. Naja, der hat das als Plattform nutzen wollen. Das hat man ihm verboten. Ja, das ist auch völlig in Ordnung. Also ich fand das gut. Aber Erdogan hat ja nichts mit IS zu tun, um das nochmal zu differenzieren, ganz klar. Aber ich fand das gut. Der hat das als politische Lobby genutzt und nutzen wollen. Und Er wollte eine Rede halten und er wollte aus dem Islam vorlesen. Ganz genau. Und die Veranstalter haben dem nicht zugestimmt. Ja, und wenn du die ganze Rede verfolgt hast, also diese ganzen Reden verfolgt hast, dann siehst du auch, wie viel Religiosität da drin war, ohne dass eine Religion explizit, sagen wir mal, einen Schwerpunkt bekommen hat. Und das war, sagen wir mal, auch eine Gratwanderung, die sehr, sehr gelungen ist. Ich glaube ja, wenn er sich nicht spirituell auch so nach außen gezeigt hätte, wäre er gar nicht von so großem Ansehen geworden. Ganz genau. Ja. Das sehe ich genauso. Und das ist ja eigentlich das Konglomerat von sportlicher Genialität und emotionalem und menschlichem Durchsetzungsvermögen. Also da muss ich sagen, das ist eigentlich sein Größtes. Und deswegen ist das für mich eine Respektsperson par excellence. Und ich durfte ihm einmal auf einer Pressekonferenz begegnen. Ach. Ja. Wie das? Bist du Journalist oder? Ich bin Sportjournalist, ja. Ach. Und ich habe, das war das letzte und einzige Mal, an das ich mich jetzt erinnern kann, dass er in Berlin war. Bist du von der schreibenden Zunft? Nein, ich bin Fernsehmensch. Fernsehmensch? Ah. Und ich habe da sogar meine Tochter aus der Schule genommen, damit sie diesen Mann mal zumindest erlebt. Und dann hast du ihn in Berlin erlebt? Ich habe ihn in Berlin erlebt. In welchem Jahr war das? mir das auch gerade die Frage gestellt, da war meine Tochter so roundabout, also das war 2004, 2005. Wie ging es ihm denn da gesundheitlich? Naja, das war kein Thema mehr. Da hat der Ben Wett, sein lieber Freund, der leider schon verstorben ist, hat ihn gedolmetscht, weil er nur noch flüstern konnte. Mhm. Und seine tolle Frau war an seiner Seite. Aber es ist ein Charisma durch den Raum gegangen, als die da reinkam. Und ich würde mal sagen, da waren 100 Journalisten und die sind alle vor Respekt erstarrt. Dennoch, was war das für ein Gefühl? Man kennt diesen Mann von früher als der Größte der Welt, ein wahnsinniger Sportler, ein Tier von einem Menschen. Und dann hast du ihn so doch gebrochen durch die Krankheit da live erlebt. Wie hast du das empfunden? Also ich weiß, dass Krankheit nichts an dem Charakter ausmacht. Mhm. Und das ist eine ganz klare Ansage gewesen. Dieser Mann hat sein Werk fortgesetzt, trotz aller Defizite körperlicher Art. Der hat das durchgesetzt. Mhm. Und der hat natürlich seine Unterstützung gehabt. Aber ich verneige mich vor diesem Mann, weil er einfach ein Weltbürger ist. Mhm. Toll. Vor allen Dingen, wenn du ein kleines persönliches Erlebnis mit ihm hattest, also zumindest in der realen Nähe von ihm warst. Ja, natürlich. Das war mir wirklich wichtig und das werde ich auch nie vergessen. Aber du hattest keine Möglichkeit, ihm persönlich ein paar Fragen zu stellen. Er konnte ja gar nicht mehr sich formulieren. Mhm. Er konnte ja nur noch in sein Mikrofon flüstern. Das war ja schon klar absehbar, dass er da, dass das nicht funktioniert. Ich hab immer so ein bisschen bei den Bildern, wenn man die jetzt auch nochmal im Fernsehen sah, so ein bisschen an den alten Papst aus Polen gedacht. der ja auch durch seine schwere Erkrankung noch charismatischer wurde, als er ohnehin schon war. Naja, da ist vielleicht eine Parallele zu sehen. Mhm. Aber ich sag mal, ob gesund oder krank, dieser Mann war ein Vorbild. Super. Oder ist ein Vorbild. Christian, schön, dass du dieses Thema hier in unsere Sendung gebracht hast. Ich möchte noch einen schönen Schlusssatz sagen. Gerne. Wir sind Ali. Wir sind Ali. Genau. Gut, dann lassen wir den mal ganz einfach so stehen, lieber Christian. Danke für deinen Anruf. Gerne. Und alles Gute wünsche ich dir. Danke ebenso. Alles Gute euch. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Und schon geht es weiter mit Gianni. Gianni, 38. Guten Morgen. Guten Tag. Hallo. Hi, grüß dich. Gianni, ein Italiener? Nein, der Name wird Gianni ausgesprochen. Gianni? Das ist tatsächlich ein italienischer Name, aber ich bin kein Italiener. Ja, Gianni, schön, dass du da bist. Dankeschön. Weswegen rufst du an? Ja, ich rufe an, weil mein Thema so ein bisschen in die Minderheit in der Minderheit geht, im Sinne von wie viel intersektionale Diskriminierungen gibt es, welche Formen und wie leiden Menschen darunter, ohne dass es vielleicht der weißen Mehrheitsgesellschaft gar nicht bewusst ist, dass diese Menschen darunter leiden. Wie war das Wort gerade vor der Diskriminierung? Intersektional, das heißt multiple, also multiple Diskriminierungsformen, die man hat, entweder angeboren oder aber auch ich nenne dir mal ein Beispiel. Zum Beispiel eine lesbische Frau, die im Rollstuhl sitzt und zum Beispiel Schwarzafrikanerin ist und hier in Deutschland lebt. Mhm. Wie wird sie in der Öffentlichkeit, wie wird sie in verschiedenen Communities, in verschiedenen Subkulturen wahrgenommen und wie viel Teilhabe oder wie viele Chancen vorausgesetzt also, das heißt, hat diese Frau? Im Gleis heißt, du meinst, wenn jemand 2, 3 verschiedene Dinge vertritt, die eigentlich nicht gesellschaftlich akzeptiert sind. Genau. Wie ist das? Ich bin quasi so eine Art Paradebeispiel dafür, weil ich aus der Roma-Kultur, aus der Sinti- und Roma-Kultur komme. Das heißt, ich bin Roma. Mhm. Ich bin hier in Deutschland geboren und bin hier aufgewachsen und meine Eltern, die sind damals auch als Flüchtlinge hier nach Deutschland gekommen und sind damals in Darmstadt auch erstmal sehr herzlich willkommen gewesen. Man hat sogar damals durfte man das Wort Zigeuner noch, ohne dass man sich dafür schämen musste, sagen, ein Zigeunerfest veranstaltet. Und ein paar Monate später ging dann im Endeffekt ein antiromaistischer bzw. antiziganistischer Mob gegen unsere Familie. Das ging so weit, dass die Menschen uns tatsächlich Bomben ins Haus geschmissen haben und unser Haus fast abgebrannt haben. Wo und ich war dabei das? Auch schwer verletzt worden bin. Das war in Darmstadt, und zwar in Darmstadt-Kranichstein auf dem Schlepperprüffeld, so hieß das tatsächlich. Dort hatten wir gelebt. Wann war das? In welchem Jahr? Das war, ich bin 78 geboren in Rüsselsheim. Das war in, ich muss überlegen, das war 81, 82, so um den Dreh. Sogar der Spiegel hat darüber damals berichtet. Du bist Roma? Mhm. Ich bin Roma. Ja, ich bin und hier geboren. Ja, und ich wollte jetzt fragen, und? Und ich bin homosexuell. Ah. Das ist auch vielleicht nochmal diese Besonderheit. Und dann kommt noch dazu, dass ich sehr früh Vater geworden bin, bedingt durch meine kulturelle Erziehung. Ich bin mit 16 Jahren das erste Mal Großvater geworden. Das heißt, mein Sohn ist heute 21, meine Tochter ist 20. Ja. Und ich bin bereits, ich bin jetzt 38, ich bin mit 32 das erste Mal Großvater geworden und das zweite Mal mit 33. Das heißt, meine Enkelkinder sind 5 und 4 Jahre alt. Warum hast du Frauenkinder, wenn du schwul bist? Naja, es war so gewesen, dass meine Familie, also ich möchte das auch gerne wirklich reduzieren auf meine Familie und nicht auf die gesamte Kultur der Sinti oder der Roma, die hier in Deutschland leben, weil das intern nochmal andere Gründe hat als irgendwie eine pauschale Aussage, dass es grundsätzlich in der Kultur unserer Sinti und unserer Roma, die hier in Deutschland oder in Europa leben, so ist. Meine Familie ist sehr konservativ, meine Familie ist sehr gläubig gewesen. Und bedingt dadurch, dass wir eine relativ kleine Familie haben, haben meine Eltern entschieden, dass sie mich mit 14 Jahren verheiraten, was dann auch passiert ist. Mit 14 Jahren bist du verheiratet worden? Genau. Wie findest du das denn? Wie ich das finde? Mhm. Naja gut, sagen wir mal so. Also einen 14-jährigen Jungen oder ein 14-jähriges Mädchen zu verheiraten, ist im Endeffekt psychischer und körperlicher mehr oder weniger Missbrauch, kann man sagen. Also ich würde, bin, ich, kann, würde, ich, kann, würde ich auch kann, so sehen, ja. Ja, ja, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich unbedingt darauf stolz bin, dass mein Vater mich mit 14 Jahren hat verheiratet. Ich mache mal einen Vorschlag, dann funktioniert das Gespräch schneller, dass du vielleicht ein bisschen kürzer antwortest und ich dir einfach Fragen stelle. Wussten deine Eltern, dass du schwul bist? Nein. Nein? Wer weiß das denn überhaupt in deinem Umfeld? Naja, mittlerweile weiß das ja meine gesamte Familie und Jetzt weiß es die Familie doch. Ja, meine Familie hat das erfahren. Also ich habe mich vor 2 Jahren habe ich mich eigentlich in der Öffentlichkeit auch geoutet, das heißt auch in meinem Familienumkreis und so weiter, in der gesamten Familie. Wie hat die Familie darauf reagiert? Meine Familie hat so darauf reagiert, wie glaube ich viele Familien auch in Deutschland darauf reagieren, indem sie erstmal damit total überfordert waren und sie völlig Angst hatten, dass sie ihr Kind verlieren an irgendeine Sexualitätsform, die für sie erstmal als Krankheit abgestempelt worden ist. Wie sieht es denn heute aus? Haben sie dich heute so akzeptiert und angenommen, wie du bist? Ja, also heute kann ich wirklich sagen, dass ich Gott sei Dank durch ganz viel Kampf und ganz viel Reden und ganz viel, ich muss auch ganz ehrlich sagen, Liebe zu meinen Eltern und umgekehrt, es tatsächlich geschafft habe, dass ich mit meiner Familie auf Augenhöhe leben kann und die Liebe zu meinen Eltern, die habe ich nie in Frage gestellt. Ja, dass du die nicht in Frage stellst, ist mir schon klar. Meistens ist das ja von der anderen Seite dann, wenn krass reagiert wird. Ja, du, ich glaube nicht, dass das unbedingt dann die Fragestellung der Liebe ist. Ich glaube eher, dass die Menschen einfach als Vater, egal jetzt, ich bin, wie gesagt, ich bin selber Vater, wenn mein Sohn oder meine Tochter, sage ich jetzt mal, eine sexuelle Identität hätten, die ihnen der Mehrheit große Schwierigkeiten macht und bedingt auch noch durch ihre Herkunft, dann würde ich mir schon sehr Sorgen um meine Kinder machen. Ich kann schon meine Eltern verstehen, dass... Sorgen kann man sicher machen, aber man sollte nicht den Kindern verbieten, ihren Weg zu gehen. Das haben meine Eltern nicht gemacht. Meine Eltern waren im Endeffekt in einem System gefangen, wo sie im Endeffekt sich gesehen haben und nicht wirklich Teilhabe an der Mehrheit gespürt haben. Wenn meine Eltern die Möglichkeit gehabt hätten, tatsächlich sich in Deutschland so zu integrieren, wie wir es gerne jetzt hätten, von den Leuten, die jetzt hier hinkommen. Gianni, ich würde das Argument lasse ich nicht gelten. Warum? Das lasse ich wirklich nicht gelten. Also dieses auch noch wieder auf die deutsche Gesellschaft zu schieben, dass deine Eltern vielleicht einen homosexuellen Jungen nicht akzeptieren. Ich glaube, das geht zu weit. Das hat nichts damit zu tun, dass meine Eltern diese Kultur haben, sondern das hat damit zu tun, dass sie Eltern sind. Und das passiert, glaube ich, in Deutschland millionenfach ebenfalls. Die Frage ist, wie sie damit umgehen. Das macht es nicht besser. Und ich glaube, jede Ablehnung von Eltern gegenüber ihren homosexuellen Kindern ist eine Katastrophe. Wie ist es denn heute? Lebst du denn mit deiner Frau noch zusammen? Nein, ich bin mit meinem Partner jetzt seit fast 13 Jahren zusammen. Mhm. Und ich habe ja über diese ganze Sache mir Gedanken gemacht und habe mich ja auch gefragt, wie das in der Öffentlichkeit und in der Wahrnehmung von Leuten ankommt, die nicht mit diesem Thema zusammen sind. Mir geht es eigentlich nur darum zu sagen, dass es in der allgemeinen Wahrnehmung das Volk der Roma und der Sinti einfach immer stark deformiert werden und immer dargestellt werden, entweder in Romantisierung nach oben oder in Negativierung nach unten. Und dieser Rassismus ist einfach irgendwie immer da. Und ich möchte halt einfach irgendwie da draußen den Leuten auch sagen, die das vielleicht auch hören, wenn ihr Roma oder Sinti seid, steht zu eurer Identität. Und gerade wenn ihr queergestellt seid in jeglicher Richtung auch, ist es wichtig, dass man erkennt, dass das eine natürliche Identität ist. Wenn dein Kind oder dein Enkel oder dein Kind, egal, sich jetzt auf die homosexuelle Schiene begibt oder empfindet, dass es schwul ist, was sagst du dann? Ich würde meinen Sohn oder meine Tochter natürlich akzeptieren, werde nicht. Also wenn ich, vor allen Dingen wäre ich ja auch derjenige, der meinem Kind ja auch eine Unterstützung bieten könnte, die ich damals nicht hatte. Also ich wäre jetzt nicht der Mann, der sich jetzt hinstellen würde und sagen würde, nee, du darfst deine eigene Identität nicht leben, um Gottes Willen. Das wäre ja, das wäre scheinheilig. Also, Gianni, dann hast du ja schon ein bewegtes Leben hinter dir mit deinen 38 Jahren. Das kann man wirklich so sagen. Aber kann man jetzt auch sagen, dass du jetzt, so wie es ist, dass du glücklich lebst und zufrieden lebst? Total. Ich habe ein total großartiges Leben. Ich meine, ich habe viel gearbeitet und habe viel gemacht und musste viel wegpacken. Das, glaube ich, kennen sehr viele Menschen in ihrem Leben, die einiges fremd aufgestülpt bekommen haben, dass man sich von dieser Fremdscheiße schwieriger entfernt als von der eigenen. Das hat viel gekostet, im wahrsten Sinne. Aber ich habe heute ein Leben, wo ich sagen kann, ich bin zufrieden, weißt du? Ich habe einen tollen Partner, ich habe wunderbare Kinder, ich habe tolle Freunde. Und du bist schon Opa. Das kann man in dem Alter auch. Das ist mega, das ist so geil. Ich hätte nie gedacht, dass ich diese Rolle zurecht finde, aber je älter im wahrsten Sinne desto besser fühle ich mich da rein. Und ich kann das echt nur empfehlen, dass die Leute Kinder machen in diesem Land. Ja. Gut, Gianni, vielen Dank für deinen Anruf und dir und deiner Familie alles Gute. Alles Gute und viel Erfolg, vielen Dank. Dankeschön, tschüss. Um 1.31 Uhr ist Gerd hier. Gerd ist 59. Guten Morgen, Gerd. Guten Morgen, Domian. Hallo, Gerd. Was ist dein Thema? Weswegen rufst du an? Also ich habe ja mit einem Psychologen schon gesprochen, die sie ja um sich haben. Und mir geht es darum, ich habe von den 59 Jahren ungefähr 40 Jahre von meinem Leben verloren. Moment, du hast mit welchem Psychologen gesprochen? Ja, ich weiß nicht, wer das war am Telefon. Es ging mir nur darum. Du hast mit einem Mitarbeiter gesprochen, der das Telefonat angenommen hat. Genau, okay. Ja. Was meintest du jetzt mit den 49 Jahren? Das habe ich nicht verstanden. 59 bin ich. Du bist 59. Und von den 40 Jahren ist so, ich bin unter äußerster Brutalität aufgewachsen. Unter äußerster Brutalität? Ja, also meine Mutter ist dann immer in die Küche gegangen und hat weggeschaut, wie ich zusammengeschlagen und geprügelt wurde. Von wem wurdest du denn zusammengeschlagen und geprügelt? Von meinem Vater. Wie alt warst du, als es anfing? Ja, eigentlich schon von Kindheit an. Warum hat der Vater dich so geschlagen? Ja, er war Alkoholiker. Und bei uns war der Kühlschrank oft leer, aber Schnaps und Bier standen immer auf dem Tisch. Und dann hat er seine Launen, seine Aggression an dir oder auch an deinen Geschwistern ausgelassen? Ja, Es war so, mein ältester Bruder war genauso. Das heißt also, ich bin von zweien verprügelt worden. Ach so, und wie viele? Wegen oft ohne Anlass. Mhm. Wie viele Kinder gab es denn noch? Ja, wir sind 6 Brüder gewesen. Mhm. 3 davon sind schon gestorben. Mhm. Also alle am Alkohol. Und der Älteste hat dann die jüngeren Brüder zusammen mit dem Vater immer verprügelt? Ja, genau. Und ich saß im Mittelpunkt, weil ich war auch in der Mitte der Familie. Verstehe. Und die Mutter hatte weggeschaut? Die ist immer in die Küche gegangen, so nach dem Motto, davon will sie nicht wissen. Hat der Vater die Mutter auch geschlagen? Nein. Ging diese Tortur deine ganze Kindheit dann so? Ja. Bis zu welchem Alter? Ich fing dann an, so mit 11, 12 Jahren, bin ich dann immer zu meiner Oma gegangen. Mhm. Ich konnte mir die Buslinie merken, das war in Westfalen, 22 Kilometer, die bin ich dann zu Fuß gegangen. Und hast du denn bei deiner Oma dann das erzählt, was zu Hause passiert? Eigentlich nicht so richtig, aber sie kannte meinen Vater ja. Die ahnte das. Ganz gut, sie wusste Bescheid. Sah man das an deinem Körper, dass du so viel geschlagen wirst? Bitte? Sah man das an deinem Körper, dass du so oft... Ja, ich war grün und blau. Wie hat dein Vater dich auch verletzt? Dass du irgendwas gebrochen hattest oder dass es Wunden... Nein, ich habe mir nichts gebrochen. Grün also und blau. Ja, genau. Aber ich war zäh. Mhm. Ich habe dann angefangen, ich bin dann einfach losmarschiert, er musste mich dann abholen. Oder mein Bruder, der hat auch manchmal Prügel gekriegt. Richard hieß er, der ist schon gestorben. Und der ist dann, wir sollten um 7 Uhr zu Hause sein. Dann habe ich zu ihm gesagt, geh nach Hause, ob ich jetzt Prügel kriege oder später, das ist mir ja dann egal. Bis zu welchem? Dann habe ich... Ja, bitte? Dann habe ich mich... Wir hatten viele Obstgärten in der Umgebung, das war das Münsterland. Und da habe ich mich dann bedient, Gemüse gegessen. Und lauter so Sachen, also ich habe mich dann schon ernähren können selber. Ja gut, und du kamst ja dann irgendwann zurück wieder nach Hause. Oder warst du länger dann unterwegs, mehrere Tage? 10 Uhr abends, 11 Uhr. Okay, aber an dem gleichen Tag warst du schon wieder zu Hause. Ja, aber sehr spät. Mhm. Und dann ließ mich mein Vater in Ruhe. Mhm. Bis zu welchem Lebensjahr hat dein Vater dich so misshandelt? Ja, ich bin dann nach Luxemburg abgehauen und nach Frankreich und dann hat er mich in Ruhe gelassen. Wie alt warst du denn, als du nach Luxemburg oder Frankreich gegangen bist? 17. 17. Hm. Wie war denn das dann später, als du dann erwachsen wurdest? Hattest du Kontakt zu deinen Eltern? Nur noch sporadisch. Hast du irgendwann mal... Ich hatte Heimweh. Aber auf der anderen Seite ich bin nach Berlin gegangen, wie ich 18 war. Mhm. Später nach Frankfurt. Mhm. Ich wollte den Kontakt nicht ganz abbrechen. Aber hast du irgendwann mit dem Vater, als du auch schon erwachsen warst, hast du mit ihm mal darüber gesprochen? Versuchen Sie mal mit einem Schweralkoholiker darüber zu diskutieren. Ich hatte keine Chance. Mhm. Der war also Alkoholiker bis zu seinem Ende? Ja. Was hast du damals für deinen Vater empfunden? Hass. Und als er gestorben ist, was hast du da... Bin ich nicht zur Beerdigung gegangen. Wie lange? Nur bei meiner Mutter. Wie lange liegt das jetzt zurück, dass der Vater tot ist, gestorben ist? Oh, Moment. Er ist 65. Er ist 1929 geboren. Also ich mache schon eine ganze Weile. Hast du denn im Nachhinein deine Mutter nicht auch für schuldig empfunden, dass sie euch nicht geschützt hat? Ja. Hast du mit ihr darüber mal gesprochen? Auch nicht. Ich wollte einfach nur noch weg. Also mit 18 bin ich sofort aus dem Haus raus. Meine Familie, was noch übrig geblieben ist, weil drei meiner Brüder sind ja gestorben schon. Die leben alle um Regensburg herum. Und ich bin der Einzige, der sich weiter entfernt. Ich lebe hier in einem Vorort von München. Wie lebst du heute, Gerd? Hast du eine Frau? Ja, ich war schon mal verheiratet, 17 Jahre. Ich habe auch einen Sohn. Der hat den Kontakt, aus welchen Gründen auch immer, zu mir abgebrochen. Wie alt ist der Sohn heute? Der wird jetzt 38. Du hast so schlimme Sachen in deiner Jugend und in deiner Kindheit erlebt. Wie sehr hat dich das für deinen weiteren Lebensweg geprägt und begleitet und beeinflusst? Also ich will ja mal nur ein Beispiel nennen. Es kommt mir so vor, wie so ein Topf aus Gusseisen, den ich mit schweren Schrauben zugedreht habe. Aber jetzt platzt es aus mir raus. Ach so, du meinst, da war die Kindheit eingeschlossen in diesen Topf. Ich habe alles weggesperrt, ja. Und jetzt, da du etwas älter wirst, kommt das alles immer wieder hoch, was passiert ist. Ja, es heißt immer so, Zeit heilt alle Wunden. Aber das ist nicht so der Fall. Das heißt, als du ein jüngerer Mann warst, konntest du es eher verdrängen, jetzt geht es nicht mehr zu verdrängen. Genau. Ich bin auch in psychologischer Behandlung. Ich bin jetzt mit der zweiten Frau, mit der ersten war ich 17 Jahre verheiratet. Jetzt bin ich mit meiner zweiten Frau. Sie hat paranoide Schizophrenie, das wusste ich damals nicht. Und die kommt jetzt auch immer weiter, so schubweise zum Ausbruch. Das heißt, es gibt da auch große Probleme und du hast deine eigenen Probleme von früher, mit denen du dich beschäftigst. Genau. Also ist es ein... Das heißt, es findet kein Ende. Das wollte ich gerade sagen. Das heißt, es ist jetzt auch eine schwierige Zeit. Naja, sagen wir mal so, Sie kennen ja englischen Humor. So ein bisschen, ich halte mich damit ein wenig aufrecht. Aber Freunde, ich weiß nicht, liegt es an mir, finde ich einfach nicht so richtig. Ich will hier jetzt nicht Ihre Sendung sprengen. Du sagst, du findest keine Freunde, findest du denn? Ja, weil es waren alles Säufer. Findest du denn ab und zu Freude? Ja, doch schon. Aber meistens, wenn ich spazieren gehe. Ich gehe, weil ich bin zwar nicht direkt in einem Vorort, aber ich bin in 30 Minuten am Marienplatz in München. Aber hier, wo ich wohne, ich will den Ort nicht, dass ich mich verrate, ist so halbdörflich. Du bist jetzt in dieser therapeutischen Behandlung. Welche Hoffnungen verbindest du mit dieser Therapie? Er gibt mir nur Tabletten. Ach so. Eigentlich sollte das anders sein. Eigentlich sollte es, finde ich, eine Gesprächstherapie sein. Ja, ich komme zu ihm hin, dann schaut er ständig auf seinen Computer, tippt nur ein, gibt mir Tabletten. Ich hab sehr spät angefangen, Alkohol zu trinken. Ach, du bist auch Alkoholiker? Ja. Haben wir ja noch ein Problem. Die Tabletten bremsen das allerdings gewaltig. Gerd, ich möchte unbedingt, dass du mit meiner Psychologin jetzt redest. Ich glaube, dass du in andere therapeutische Hände musst. Eine psychiatrische Betreuung, neurologische, ist ja sehr gut, definitiv. Aber ich glaube, dass du auch in eine psychotherapeutische Behandlung gehen solltest, damit du... Na, ich war jetzt schon 18 Mal in Wasserburg. Das hat mir dann immer geholfen. Ich kam dann raus. Was ist Wasserburg? Das ist eine also für Alkoholkranke und für psychisch Kranke und für alles. Ich war jetzt allerdings schon 2 Jahre nicht mehr da. Oder ich meinte allerdings, dass ich es ganz gut fände, wenn du auch ambulant psychotherapeutisch betreut würdest. Gerd, ich möchte dich bitten, weil unsere Zeit gerade wegläuft, aufzulegen, und dann wirst du von uns nochmal angerufen und dann meldet sich meine Diplompsychologin, die hier im Hintergrund mitarbeitet. Und ich kann ich da heute noch auf den Anruf warten? Ja, ja, natürlich. Das wird gleich geschehen. Und dann kann sie dich detaillierter beraten, was du noch angehen solltest, ja? Sollen wir es so machen? Mhm. Können wir so machen. Dann danke ich dir für dein Vertrauen, hier angerufen zu haben. Und ich hoffe, dass wir dir gleich auch noch ein bisschen weiterhelfen können. Es hat natürlich Überwindung gekostet, dich anzurufen. Aber ich finde es gut, dass du es gemacht hast. Und ich finde, du hast es sehr anschaulich beschrieben, was in deinem Leben passiert ist. Und das tut mir wirklich sehr, sehr, sehr leid. Deswegen würde ich mich freuen, wenn man... Das Wort Leid will ich jetzt nicht hören. Okay. Weil mir das nicht mehr leid tut. Okay. Ich versuche mein Leben so zu leben, wie ich es jetzt habe. Jetzt habe ich mit meiner Frau, die geht bald weg. Mhm. Das heißt, sie kommt in eine therapeutische Einrichtung. Gerd, ich muss jetzt mal hier einen Schlussstrich machen, weil wir schon sehr lange gesprochen haben. Wie gesagt, wir melden uns gleich bei dir und dann reden wir in Ruhe alles weiter im Hintergrund, okay? Alles Gute von Herzen. Ist er noch da? Nee, jetzt ist er schon weg. So, hier ist André, 40 Jahre alt. Guten Morgen, André. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen, André. Was ist dein Thema? Ja, ich habe ein großes Problem, wo ich nicht mit klarkomme. Ich habe meine Frau, bin ich 14 Jahre mit zusammen, 4 Jahre verheiratet, und die hat mich Anfang Mai verlassen. Mhm. Und wegen einem 59-jährigen trockenen Alkoholiker. Und der ist eigentlich zum Tode geweiht gewesen, lebt im Altersheim. Mhm. Und ja, meine Frau, die arbeitet dort und hat sich in dem verliebt. Und sie lebt jetzt mit ihm schon zusammen? Sie wohnt jetzt außer Haus, also sie wohnt im Altersheim. Mhm. Und die suchen jetzt zusammen eine Wohnung. Mhm. Und ich habe, wo ich das erfahren habe, dass sie mich nicht mehr liebt, sie hat mir am Anfang gesagt, dass sie mich nicht mehr liebt, da habe ich dann einen Suizidversuch versucht, und hatte Gott sei Dank 2 Freunde da, die mich gerettet haben. Was hast du gemacht? Ich wollte mich aufhängen. Und da waren zufällig dann Freunde, die dich gerettet haben? Ja, weil meine Frau hatte mit denen gesprochen und hat ihnen gesagt, dass es nicht mehr weitergeht. Und ja, es war auch, weil ich ziemlich labil war, auch zu dem Zeitpunkt, hat die angerufen. Und die kamen dann vorbei und waren dann Gott sei Dank da und hatten mich dann sozusagen die Tür eingetreten und gerettet. Mhm. Und ich komme da halt absolut nicht mit klar, weil es ist meine zweite Ehe, sie ist meine absolute Traumfrau und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Hat sich denn, bevor das passiert ist, hat sich da irgendwas bei euch angedeutet? Nein, absolut nicht. Es war alles eigentlich perfekt. Das glaube ich nicht. Doch. Wenn es perfekt gewesen wäre, wäre es nicht passiert. Ich habe ihr wahrscheinlich nicht oft genug gezeigt, dass ich sie liebe, und ich habe halt sie auch halt kaum unterstützt im Haushalt, weil ich auch einen Job habe, wo ich neu angefangen bin, und der hat mir auch sehr viel Kraft gekostet am Anfang, weil es auch nicht so gut lief, und jetzt das Kind im Brunnen gefallen und ich komme da absolut nicht mit klar. Hat sie denn etwas Kritisches zum Schluss gesagt zu dir? Warum sie dich nicht mehr liebt oder warum sie mit dir nicht mehr zusammen sein will? Sie sagte mir nur an dem Tag, dass sie glaubt, dass sie mich nicht mehr liebt. Und ich habe dann halt alles versucht, um sie wieder zu gewinnen, klar. Und wie gesagt, einen Tag später hat sie mir dann gesagt, dass es überhaupt nie wieder eine Chance geben wird. Und das hat mich total fertig gemacht. Das hat sie so klar gesagt, dass es nie wieder eine Chance geben wird. Ja. Aber hat sie denn auch noch was Inhaltliches gesagt, womit sie zum Beispiel, abgesehen von den Dingen, die du gerade gesagt hast, gab es darüber hinaus noch was, womit sie nicht zufrieden war? Also wie gesagt, es gab halt nur die Sachen, dass ich sie nicht geliebt habe oder sie nicht gezeigt habe, dass ich sie liebe, obwohl ich habe sie über alles geliebt, aber ich bin halt auch nicht der Typ, der jetzt absolut die Emotion zeigt. Und wie gesagt, ich habe sie halt wenig unterstützt und das war für sie wahrscheinlich auch der Grund, warum sie sich dann wahrscheinlich in einen anderen verliebt hat. Und hatte sie das vorher vor einem Jahr oder so auch schon mal beklagt? Nein, wir hatten uns wohl mal gestritten, jetzt mach mal was oder dergleichen, aber wir hatten nie irgendwie, aber jetzt ist irgendwie die letzte Chance. Aber schau mal, wie falsch du das einstufst. Gerade hast du zu mir gesagt, das war perfekt. In deinen Augen war es perfekt. Aber deine Augen alleine zählen nicht. Da zählen ihre Augen auch. Ja. Es war alles andere als perfekt. Es war völlig desolat, vermutlich. Ja, also es lief alles im Sexleben, alles lief. Wir hatten, wie gesagt, da lief alles und sie hatte auch wirklich nie die Anzeichen gezeigt, dass es nicht läuft. Mhm. Also, und wir hatten uns jetzt auch nie wirklich so oft gestritten. Und wie lange lief das denn schon mit diesem anderen Mann? Also sie sagt, sie hätte mich nie betrogen und sie hat erst mit dem zusammengekommen, nachdem sie sich mich dann von mir getrennt hat. Mhm. Glaubst du das? Ich weiß es nicht. Sie hat mich so stark belogen, sie hat mich 4 Wochen angelogen, dass sie nichts mit dem hat, weil ich habe immer, wie gesagt, die Vermutung gehabt. Mhm. Und sie hat alle meine Freunde, hat sie geschworen, dass da nichts läuft und dass da nichts ist mit dem anderen. Mhm. Und dann auf einmal habe ich ihr gesagt, ich so, du bist gesehen worden. Und dann fing sie auf einmal richtig an zu grinsen und sagte, ja, ich bin mit dem Mann zusammen. So ist es rausgekommen. Ja, und sie arbeitet dort und hat ihn dadurch kennengelernt. Und er war zum Tode geweiht sozusagen, ist deswegen dort auch hingekommen. Mhm. Wie sieht denn im Moment euer Kontakt aus? Ja, mal so, mal so. Erst sagte sie, du kannst alles behalten, ich will auch nichts haben. Jetzt geht's auf einmal um die Hälfte, Hälfte. Und ja, und es kommen immer wieder jeden Tag neue Überraschungen. Und ich kriege ich komme gerade wieder drüber weg und dann kriege ich wieder einen neuen Hammer. Und das ist für mich sehr hart. Was ist denn so ein Hammer zum Beispiel? Ja, wie gesagt, ist meine zweite Ehe. Und meine erste Frau, die hat mich schon, richtig abgezogen. Da ist auch ein Kind mit drin, die ist jetzt aber auch schon 20 Jahre alt, aber zu der habe ich auch schlechten Kontakt. Und ja, das... Nee, du sagst, es kommt jetzt fast jeden Tag ein neuer Hammer. Was meinst du damit? Ja, jetzt, wie gesagt, sie will nichts haben, weil ich habe mir, wie gesagt, lange kein Geld gehabt, habe mir eine Privatinsolvenz hinter mir. Mhm. Und habe dann durch meinen alten Job halt mir auch viel verdient, durch überschüssige Provisionen und dergleichen, habe mir halt, wo ich sehr dran hänge, meine Möbel und meine Hunde und ja, das will sie jetzt alles Hälfte, Hälfte machen und da komme ich halt nicht mehr klar. Wir konnten keine Kinder kriegen und unsere Hunde sind halt, unsere Kinder und jetzt nimmt sie mir auch einen Hund weg oder nimmt auch einen Hund. Mhm. Und es... Aber ihr redet nicht mehr über euch. Es geht jetzt immer nur um solche Dinge, wenn ihr miteinander in Kontakt seid. Nein, ich habe halt 4 Wochen immer, wenn sie kam, habe ich ihr gesagt, wie ich sie liebe. Habe sie natürlich auch, wo ich mich auch selber für hasse, bedrängt. Immer gesagt, bitte komm zurück und ich liebe dich. Und ja, und das hat sie dann halt immer noch mehr von mir distanziert. Ne? So, André, bei allem Verständnis für den Schock, wenn man eine Liebe verliert, ist das immer grauenhaft. Ja, sie war meine Traumfrau. Ne? Ja, okay. Aber jetzt musst du dich am Riemen reißen. Das ist schwer für mich und das ja, weiß okay. Ich nicht, ja, okay. Ja, egal, wenn es schwer ist. Schwer ist es für alle. Ich weiß. jetzt musst du wirklich ein Karl sein. Ja, das sagen jetzt meine Freunde auch, ja. Aber ich nee, kein Aber. Keinen mehr. Nee, kein Aber. Kein Aber. Ja, sie sitzt jetzt nur noch abends alleine zu Hause. Ich habe meine Freunde sitzen in Köln und in Aachen. Ich habe einfach Angst, aus dem Haus zu gehen. Ich fühle mich unwohl, wenn ich aus dem Haus gehe. Muss halt meine ganzen Kräfte für die Arbeit sparen, damit ich da nicht auch noch mehr Ärger kriege. Und was machst du vom Beruf? Ich bin im Vertrieb. Mhm. Und da muss ich halt auch am Telefon halt ja die gute Laune spielen. Also. Aber das kostet mir so viel Kraft, dass ich abends absolut fertig bin. Ja. Du hast eine Arbeit, das ist ja schon mal gut. Wenn man in so einer Krise ist, ist Struktur immer wichtig. Das ist gar nicht... Es ist gar nicht gut, wenn man dann zu viel Freizeit hat. Du hast die Struktur der Arbeit. Jetzt musst du sehen, dass du deine freie Zeit, dass du die auch strukturierst, dass du irgendwas für dich für ein Vernünftiges unternimmst. Eine recht große Wohnung, also 100 Quadratmeter. Wir haben einen großen Garten dabei. Da bin ich jetzt auch immer dabei, dass ich den pflege und sauber halte. Ich bin auch abends bis 10 Uhr immer irgendwie was am Tun. Und dann abends nachts schlafe ich maximal 2 Stunden, weil ich komme einfach nicht klar. Hast du eigentlich diesen neuen Mann mal gesehen? Nein. Ist auch okay. Muss auch gar nicht sein. Nein, musst du dich auch gar nicht mehr beschäftigen. Nee. Du musst dich jetzt damit beschäftigen, dass deine Frau dich nicht mehr will. Das ist das Schlimme. Und du musst versuchen, dich, wenn du sie siehst, dass du sachlich bist. Auf keinen Fall zudringlich, auf keinen Fall jammrig, auf keinen Fall klammern, denn wie du richtig gesagt hast, dadurch machst du alles nur noch viel schlimmer. Das stimmt, ich weiß es, aber es ist halt einfach, wenn ich sie sehe, dann will ich halt auch irgendwie versuchen, sie wiederzubekommen. Ja, aber es bringt ja nichts, ist alles Quatsch. So kriegst du keinen Menschen zurück, indem du klammerst und jammerst. Das geht nicht. Ich weiß, sagen meine Freunde auch alle, aber ich... Das ist einfach ein Schalter, der sich dann umlegt und ich weiß nicht mehr, was dann passiert, was ich selber mache. Da musst du dir vorher genau überlegen, wenn sie kommt, du machst das und das und das und wir kümmern uns nur um jenes und ich sage nur das, dass du dir einen richtigen Plan machst, wenn du sie siehst, wenn du sie triffst. Ich kann dir das wirklich nur so raten, André. Hat sie auch vor 2 Tagen hat sie mir auch gesagt, dass die 14 Jahre, die sie mit mir gehabt hat, eigentlich nie schön waren. Obwohl sie mich vor 4 Jahren noch geheiratet hat und wie gesagt, bei uns stimmte, von meiner Seite habe ich das so gesehen. Sie schickte mir 2 Tage vorher noch, ich liebe hier küssende Smileys mit Herzen und André, vergiss das alles. Es bringt gar nichts. Es bringt gar nichts, in der Vergangenheit rumzusuchen, ach, da war sie so nett und hat sie das noch gesagt. Nein, sie ist weg. Ja. Sie hat einen anderen Mann. Sie schläft auch mit einem anderen Mann. Ja, ich weiß, das ist schlimm, aber das muss man sich dann auch mal klar machen, damit du auf den Boden der Tatsachen wiederkommst. Ja. So, in der Regel kann man sowas allein schaffen, sollte man auch allein schaffen, aber es gibt natürlich auch Konstellationen, wo das sehr schwierig ist. Deswegen möchte ich, dass meine Psychologin auch noch mal mit dir redet, dass sie dir auch nochmal vielleicht doch einen Tipp gibt. Gerne. Lieber André, dann bitte ich dich aufzulegen und Magdalena ruft dich gleich zurück. Danke dir, Domian. Vielen Dank. Alles Gute und ich drücke dir die Daumen. Danke, Domian. Tschüss. Ciao. Und hier ist der Andi. Andi ist 34. Guten Morgen, Andi. Ja, da ist er ja. Ja. Ja, hallo, Domian. Hallo, Andi. Hey. Was gibt's zu lachen? Nichts, ich bin endlich bei dir. Ja. Hat ja gestern nicht geklappt, heute hat's geklappt. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Um was geht's denn? Ja, wir haben vor guten 4 Jahren mal zusammen telefoniert. Ja. Und damals war ich so ziemlich am Ende der Fahnenstange angelangt. Hartz-IV-Empfänger seit Jahren gewesen oder seit ein paar Jahren gewesen. Hab dann damals dir erzählt, dass ich ein Jobangebot bekommen habe. 60 Kilometer weiter. Und hab das auch gemacht und hab auch, ich bin Koch vom Beruf, hab dann auch das Restaurant mit neu eröffnet und hab den absoluten Cut gewagt und wollte dir einfach nur mal sagen, dass alles gut ist. Ich bin hier angekommen, hab eine super schöne Wohnung mittlerweile, bin Sous-Chef mittlerweile auf dem Sprung zum Chefkoch und ja. Und du? Ich wollte dir einfach nur mal Danke sagen, weil du hast damals zu mir gesagt, besinn dich auf deine Fähigkeit. Mhm. Und hast einen Schalter bei mir umgelegt damals und... Mensch, André, das ist ein tolles Feedback. Das freut mich total. Das ist 4 Jahre her, sagst du. Ja, in den 4 Jahren ist viel passiert bei mir. Und also. Dann so eine Rückmeldung zu kriegen, ist wirklich ganz, ganz toll. Das, also ich wollte einfach nur mal sagen, du gehörst in der Welt, wie man so schön sagt. Du bist eine Jute. Aber ja? Und deswegen... Da hast du wirklich auch deine Kräfte aktiviert und... Ich war damals am Boden. Also ja. Ich habe echt... lieber Gott im Himmel. Meine Familie ist zerbrochen, habe ich dir auch damals alles erzählt. Ja. Mein Vater, meine Schwester, meine Oma, alle wollten von mir nichts mehr wissen. Mhm. Ich bin dann auch 3-4 Kilometer weiter in einen anderen Ort gezogen damals. Mhm. Total am Arsch gewesen. Hab mir jeden Freitag 5 Euro an eine Kirche geholt und einen Essensgutschein. Also ich weiß halt ganz unten, was ganz oben ist. Und Wahnsinn. Und jetzt auch beruflich stehst du so gut wieder da. Ja, meine Herren noch. Also ich mache meinen Job. Mhm. Und die wissen, die können sich auf mich verlassen. Die wissen, ich bin da für die. Mhm. Jetzt ist noch ein anderer Koch, der ist jetzt vor 3 Wochen verstorben. Die Arbeit habe ich mit aufgefangen. Der Chef weiß ganz genau, ich bin auf mich ist Verlass. Und ja. André, super. Ich freue mich sehr, dass du noch in der Sendung warst und mir das gesagt hast. Ja, Gott sei Dank. Meine Güte. Noch. Glückwunsch, dass du das geschafft hast. Und weiterhin alles Gute. Ciao, tschüss, tschüss, Andi. In der Technik, Andreas Fulford, schönes Wochenende, bis Montag. Bye, bye, tschüss zusammen.